Jimmy Morton. Ausgerechnet Jimmy Morton. Was meint er? Sie erwähnte seinen Namen, bevor sie starb. Wie? Was hat sie gesagt? Ich habe sie etwas gefragt, Gardiner. Was hat sie gesagt? Verzaget nicht. Der Onkel Doktor ist in Sicht. Wer ist denn diesmal? Eine gewisse Delia Devar. Und verschonen Sie uns bitte mit Ihren Witzen. Bitte Sie. Tun Sie das Nötige. Und Sie, Gardiner, bleiben da. Höchste Zeit, dass wir uns aussprechen, scheint mir. Ich blieb da, wie geheißen. Aber ich war nur halb da. Halb war ich wie in einem bösen Traum. Und dann saß ich in Gordons Büro. Und Gordon sah müde aus und grau und krank und alt und was weiß ich. So, wie auch mir zumute war. Also eins mal vorweg, Gardiner. Ja? Ich werde nicht mit Ihnen streiten und nicht zulassen, dass Sie mit mir streiten. Klar, soweit. Was genau wollen Sie sagen? Genau, was ich sage. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin böse. Warum? Das fragen Sie noch. Weil es Delia war oder weil sie Nummer 4 ist und Sie wieder mit leeren Händen dastehen? Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Nummer 1 und Nummer 4.